B5. Was sind Sie von Beruf, Herr Roncalli? Ich bin Zauberer. Und Sie? Was sind Sie von Beruf, Frau Roncalli? Ich bin Seiltänzerin. Was machen Sie, Herr Rebecki? Ich bin Dompteur. Und Sie, Frau González? Ich bin der Direktor.